Lektion 2 Übung 2 Ich verstehe das immer noch nicht. Kannst du das bitte noch einmal erklären? Das ist doch einfach. Also, pass mal auf. Die meisten Verben haben keine Vorsilbe, wie zum Beispiel lesen, schreiben, hören. Oder sie haben eine Vorsilbe, aber die ist nicht trennbar, zum Beispiel beantworten oder erklären. Sieh dir die Beispiele an der Tafel an. Ja, das ist ja klar. Gut. Es gibt aber viele Verben mit Vorsilben, wie vor, ein, an, ab und so weiter. Hier ist die Vorsilbe betont, also zum Beispiel vorlesen, anders als beim Verb erklären. Vorlesen hat natürlich eine andere Bedeutung als lesen. Zum Beispiel, ich lese ein Buch und Frau Müller liest den Kindern ein Buch vor. Das bedeutet, Frau Müller liest laut und die Kinder hören zu. Okay, aber... Moment, warte. Lies mal das dritte Beispiel an der Tafel vor. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Also, hier haben wir das Modalverb kann in Position 2 und den Infinitiv beantworten am Ende. Moment, ich unterstreiche die beiden Verben. Siehst du? Das kennen wir ja schon. Ah, klar. Hier ist es genauso. Man kann sagen, Sie müssen A, B oder C ankreuzen. Modalverb in Position 2. Infinitiv am Ende. Aber ich kreuze A, B oder C an. Da ist das Hauptverb in Position 2 und die trennbare Vorsilbe steht am Ende. Warte, ich unterstreiche das. So. Genau. Gut. Am besten schreiben wir die Beispiele ab und tragen sie in eine Tabelle ein.